Als er am nächsten Tag herunterkam, sah er, dass Dame Ayola noch immer auf demselben Platz saß. Alle Blätter, Blüten und Früchte waren von ihr abgefallen. Sie hatte die Augen geschlossen und sah aus wie ein schwarzer, abgestorbener Baum. Lange stand Bastian vor ihr und schaute sie an, dann sprang plötzlich eine Tür auf, die ins Freie führte. Ehe er hinausging, wandte er sich noch einmal zurück und sagte, ohne zu wissen, ob er Dame Ayola oder das Haus meinte oder alle beide, »Danke, danke für alles.« Dann trat er durch die Tür hinaus. Draußen war es über Nacht Winter geworden. Der Schnee lag knietief und von dem blühenden Rosenhag waren nur noch schwarze Dornenhecken übrig. Kein Wind regte sich. Es war bitterkalt und sehr still. Fröstelnd machte sich Bastian auf den Weg.